Die internationale Touristenzone Wonsan Kumgangsan im Osten der Mitte Koreas ist dank deren günstiger physiogeografischer Bedingungen aufsichtsreich für Tourismus und Erschließung. Der Ort, der durch Einfluss des koreanischen Ostmeers mit warmen und kalten Meeresströmungen relativ warm ist und kleinen Temperaturunterschied hat, verfügt über viele touristische Objekte wie historische Altertümer, Naturdenkmäler, Badestrand, natürliche Seen und Mineralquellen. Es gibt sowohl die Basen dafür, durch Straßen, Eisenbahn, See- und Lufttransportmittel, Zonenerschließung und Tourismus zu forcieren, als auch die juristischen Umstände. Die Regierung der TVIAK aktiviert den Austausch verschiedener Investitionsmethoden, um die internationale Touristenzone Wonsan Kumgangsan in weltbekanntes Reiseziel zu verwandeln.